Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Podcast Irgendwas ist doch immer, der Podcast mit René und Stefan. Und hier ist der Mann, der Montagmorgen sich schon auf Wochenende freut. Hallo René, hi. Hallo? Ja. Hörst du mich? Ich höre dich sehr gut, Stefan, aber... Dieser Podcast wird bestreikt. Oder anders gesagt, ich habe mir so ein tolles Intro überlegt für dich und du hast mich sehr überrascht damit, mit deiner Reaktion. Damit habe ich gar nicht gerechnet. Ja, weil es gibt hier einfach Missstände, die geklärt werden müssen. Es kann nicht sein, dass ich meine Grundrechte an der Garderobe abgeben muss und hier irgendwie als Raffke oder habgierig dargestellt werde. Das Einzige, was ich fordere, sind bessere Arbeitsbedingungen. Ich muss mich um die Recherche kümmern. Ich muss mein Mikro selber einrichten. Ich kriege hier eine Krise mit diesem Mikrofonständer, den ich auf Kinnhöhe stelle. 2 Sekunden später hängt mir das Mikrofon am andersrum. Ich kann nicht mal richtig klar denken. Ja. Mich regt das wirklich auf. Ich merke schon, du redest dich gerade um Kopf und Kragen. So richtig in Rage redest du. Nee, ich rede mich in Rage, ja. Und das ist, ich finde das auch total berechtigt. Ich muss meine eigene Tonkontrolle hier machen. Ich muss darauf achten, die ganze Zeit während der Sendung, ob dieser scheiß Pegel nach oben ausschlägt. Ich muss den Pre-Recording-Check machen. Ich muss gucken, ob die Batterien passen, ob der Stecker an der richtigen Stelle steckt. Und du erzählst mir dann noch vor dem Gespräch, dass ich habe da einen Studenten, der das macht. Ne? Das ist eine Ungleichheit, die ich nicht länger dulden kann. Wirklich, Stefan. Du, René, ganz ehrlich, dann hör auf zu streiken, dann müssen wir halt drüber reden. Nee, ich werde keine Stefan, nö. Jetzt stopp, halt, stopp, jetzt rede ich. Ich werde keine Scheinangebote oder irgendwelche Schlichtungen eingehen. Ich werde vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt nochmal über Inhalte verhandeln, aber heute wird in dieser Sendung kein Ton gesagt. Und ich als Streikposten werde das auch versuchen, so in dieser Form durchzusetzen. Aber hast du denn mal überlegt... Ruhig. Hast du denn mal überlegt, was es für unsere Hörer heißt, wenn du heute nicht lieferst? Die müssen auf eine Podcast-Folge verzichten. Ja, also pass auf, ich bin mir sicher, dass der betroffene Hörer innerhalb ganz kurzer Zeit verstehen wird und die Frage aufwerfen wird, warum... wird hier heute kein Ton über die Leitung gehen. Meinst du? Ja. Naja, ich könnte mir vorstellen, dass die Hörer vielleicht durchaus mal kurzzeitig damit leben können, aber irgendwann werden sie uns doch vermissen und denken, Alter, macht doch mal jetzt euren Job. Nein, das ist natürlich alles nur Spaß. Herzlich willkommen zur 4. Ausgabe unseres Podcasts. Der wird natürlich nicht bestreikt. Nein, also das werden wir euch nicht antun, aber ihr habt schon gemerkt... Stefan, hast du einen Schreck bekommen, oder? Ich war etwas irritiert, aber ich fand es total cool. Also du hast dich wieder super vorbereitet und das hast du ja auch gesagt. Du machst die ganze Arbeit und ich nicht. Ich muss dazu sagen, ja, es war ein Fünkchen Wahrheit drin. Ja. Nein, ich muss dazu sagen, ich habe mich da tatsächlich gerade ein bisschen am GDL-Chef Wieselski heißt er, bedient. Aber wir kommen da auch gleich nochmal drauf zurück. Also unser Thema heute ist wirklich, wie ihr schon gemerkt habt, Streik. Aber bevor wir damit loslegen, denke ich, werden wir unsere Standardprozedur durchziehen und machen erstmal ein bisschen Housekeeping. So ist es, genau. Wir beginnen mit dem Housekeeping und das bedeutet, wir geben euch ein Update über zum Beispiel die Möglichkeiten, wie ihr uns empfangt. Und da können wir schon mal vorweggreifen, wir haben wieder Zuwachs bekommen. Genau, im Sinne vom Verteilungskanal, meinst du? Richtig, richtig. Ja, was hast denn du jetzt gedacht? Oder von der Hörerschaft? Das eine bedingt vielleicht auch das andere. Genau, also wir sind jetzt auch bei Twitter erreichbar. Und das wurde uns ans Herzen gelegt, dass dieser Kanal auch zu bedienen ist. Und von daher gibt es uns jetzt auch auf Twitter. Der Twitter-Account ist, wie war der? @podcast_iidi. Ganz genau. Na? Genau. Und natürlich könnt ihr uns, wir wiederholen es einfach nochmal, auch über die anderen Podcasts, helfe mal kurz, ich stehe gerade aus dem Schlauch. Podcast-Kanäle. Kanäle, genau. Zum Beispiel Google Podcast. Podcast, über iTunes sind wir empfangbar, bei podcast.de sind wir gelistet und ganz neu, René, du hast es, oder wir hatten eine Anfrage und zwar Edikt unterstützt jetzt auch unseren Podcast oder kennt jetzt auch unseren Podcast. Da hatten genau. wir einen Wunsch. An der Stelle vielen Dank an Dino, genau. Die hatte sich da an uns gewandt und ja, ich kannte diese App gar nicht, aber die kommt wohl aus dem Google-Universum. Ja, das Internet ist groß. Vielleicht ist es dem einen oder euch von euch bekannt. Genau. Ja. Und ja, wir müssen was aufklären, hast du gesagt. Wir müssen was aufklären. Achso, warte mal, bevor wir was aufklären, ganz kurz noch. Allein das Wissen darum, wo es uns gibt, löst noch nicht das Problem, auch zu uns zu finden. Also wenn ihr noch nicht den Podcast abonniert habt, sondern über einen der Kanäle Twitter oder Instagram diesen Podcast im Moment bezieht, dann legen wir euch sehr ans Herzen, euren Podcast-Dienst der Wahl, also iTunes oder Google Podcast, mal mit der Suche zu quälen. Irgendwas ist doch immer. Und da findet ihr uns dann sofort auf Anhieb. Könnt auf Abonnieren klicken. Der große Vorteil ist, ihr könnt den Podcast dann ganz entspannt offline auch hören, also ohne Internetverbindung. Er wird für euch runtergeladen. Ihr könnt Pause mittendrin machen und es geht an derselben Stelle weiter. Also eine ganz entspannte Sache. Kann ich nur empfehlen, genau. Als selbst auch als Podcast-Hörer. Und das Beste ist natürlich, ihr werdet automatisch daran erinnert, wenn es eine neue Folge gibt. Richtig. Das ist halt toll. Ja, so ist es. Genau, den Punkt, den wir aufklären wollten, der ist folgender. Es könnte manchmal den Eindruck erwecken, als würden Stefan und ich uns irgendwie gegenseitig ins Wort fallen oder vielleicht, also, um es kurz zu machen, wir sitzen nicht beieinander und sehen uns nicht und das ist der Grund, warum wir manchmal die Reaktion des anderen nicht sofort erfassen, aber das hat in den letzten 10 Jahren, in denen wir das hier gemacht haben, haben wir es 10 Jahre gemacht? Ich weiß es nicht, nein, wir haben es 5 Jahre gemacht. In den letzten 5 Jahren hat es hervorragend geklappt und Stefan hat ja noch andere Pläne. Auf jeden Fall. Also ihr könnt davon ausgehen, dass wir nicht jeden Podcast sozusagen an verschiedenen oder getrennten Orten aufnehmen, sondern wir werden irgendwann auch in die Stadt gehen. Und da freue ich mich schon drauf, weil es gibt auch eine richtig tolle Geräuschkulisse, so Atmosphäre, die ihr dann genießen könnt im Podcast. Ja, dann hört dieses Gehetze auch auf. Also ich bin jetzt tatsächlich aus dem Büro hier reingestürzt, habe schnell alles aufgebaut, dann die notwendigen Tests gemacht, dann haben wir schnell ein kurzes Vorgespräch gehabt und dann geht es auch schon los. Also das ist alles ein ziemlich straffes Programm hier. Jetzt beschwert sich der René schon wieder, das gibt's doch nicht. Ich will mich nicht beschweren. Über die Arbeitsbedingungen. Nein, die sind selbst gewählt, ich mache das auch gern, Stefan macht das auch super gern, glaube ich. Also sonst würden wir jetzt hier nicht wieder zusammensitzen in einer zweiten Staffel, die jetzt schon auf mindestens 5 weitere Jahre angelegt ist. Ja, wir haben ganz fiese Arbeitsverträge. Richtige Knebelverträge. Oh, da kommen wir nicht mehr raus, nein. Da kommen wir nicht mehr raus. Ja, und wir wollen natürlich euch das auch so angenehm wie möglich gestalten und natürlich auch zum Teil sehr etwas informativ gestalten, ne, damit ihr euch nach einer Stunde reinhören vielleicht auch ein wenig den Wissenshorizont erweitert habt. Und ihr könnt natürlich selbiges auch tun, indem ihr Kontakt zu uns aufnehmt. Die Plattform haben wir genannt, Twitter, Instagram oder Mail ist natürlich auch ganz altmodisch noch möglich. Stefan, sag mal bitte die Mailadresse. Genau, die Mailadresse ist podcast@juber.de, juber.de. Genau, für die NATO-Alphabet Sprechenden unter euch, Juliet, ne, war es Juliet oder Julia? Ja, Juliet Uniform, Bravo, Echo, Romeo.de. Sehr cool. Genau. Sehr cool. Aber wenn du das schon sagst, da könnten wir ja an der Stelle auch nochmal unseren Piloten grüßen vom Cockpit Buddy. Genau. Und zwar viele Grüße. Jobsay Kim. Richtig. Wir haben natürlich auch geplant, noch einen weiteren Podcast zu machen und vielleicht tritt er da auch wieder in Erscheinung. Uns würde es freuen. Auf jeden Fall. Also ich gehe auch davon aus, das ist sehr gut angekommen, was ich gehört habe. Und deswegen an dieser Stelle nochmal ganz herzlichen Dank. War eine tolle Aktion und da wird es garantiert noch mehr geben. Richtig. So, aber heute ist das Thema Streik. Nicht zuletzt deswegen, weil es im Moment gerade ziemlich aktuell ist. Also ich glaube, gerade heute ist wieder die Situation, dass der Flughafen Tegel, und schon schlagen wir die Brücke zu dem letzten Podcast, der Flughafen Tegel ist nur zu Fuß erreichbar, weil die Taxifahrer diesmal streiken. Genau, nicht ganz richtig, weil das war gestern, es macht aber nichts. War das also gestern? Damit wisst ihr auch schon, was? Sind wir live? Nein, wir sind natürlich nicht live. Nein. Genau, und damit könnt ihr euch schon ausrechnen, wann heute unser Aufzeichnungstag ist. Der Podcast erscheint ja am 15. April, genau. Da wird er released und wir sind ein paar Tage vorher, weil wir brauchen ja noch ein paar Vorbereitungen. Aber genau, also bei uns sagt, für uns ist immer Donnerstag der Aufzeichnungstag und für euch der Montag der Hörtag. Also alle zwei Wochen am Montag gibt es ein neues spannendes Thema. Frische Ware für euch. Genau. Taxistreik, ja, sehr, sehr skurril gestern. Es gab ja eine Sternfahrt quasi, ne? Einmal vom Ostbahnhof Richtung Tegel und ich weiß gar nicht, was das andere Ziel war. Irgendwie über den 17. Juni, also eine ganz schön weite Strecke und so viele Taxis auf einen Haufen hat man selten gesehen. Obwohl, da musst du mal zur ITB gehen, also und auch am Flughafen Tegel selbst, ne? Da ist ausreichend Taximaterial vorhanden. Ich sag mal so viele streikende Taxis, die haben jetzt keine Personen befördert, ne? Ja. Das muss man dazu sagen. Und die letzte Möglichkeit, die man hatte vor diesem Taxistreik, zu Fuß zum Flughafen Tegel zu gehen, war ja der BVG-Streik. Genau. Und der war eigentlich so für mich auch Anlass gewesen, weil ich zu diesem Streikthematik eine Meinung habe und im Gespräch mit anderen gemerkt habe, dass diese Meinung eventuell abzugleichen ist. Und das können wir heute mit euch tun. Ich weiß jetzt nicht, Stefan, ob du die Rolle einnimmst der streikverteidigenden Partei und ich mal die Gegenseite darstelle oder ob wir das einfach mischen. Was hast du denn für Gefühle generell zu diesem Thema Streik? Also da gibt es ja nun eine Menge Material, sei es Erzieher. Also genau, es gab ja in den letzten Wochen und Monaten recht viele Streiks, wie du schon sagst, so Kita-Streik war ja da, Taxistreik jetzt aktuell, BVG-Streik, ich glaube im Herbst gab es ja sogar bei der Berliner S-Bahn einen Streik. Ja, also ich persönlich habe natürlich immer da so ein Problem mit, wenn es mich direkt betrifft, was ja auch verständlich ist, ne? Aber ich sag mal, gerade was so den öffentlichen Nahverkehr angeht, hat man ja in Berlin das Glück, dass es zwei Verkehrsunternehmen gibt und das heißt, ein Verkehrsunternehmen bedient natürlich noch die Stadt, sodass man schon doch noch gut vom Fleck wegkommt und zum Glück passiert es ja nicht allzu oft, dass sie streiken, das muss man ja auch sagen. Da kann man generell sagen, dass Deutschland wohl eins der friedlicheren Länder in dieser Situation, also in Bezug auf Streiks ist. Da können wir uns wahrscheinlich nicht so beschweren. Aber ein anderes Herz schlägt in deiner Brust. Erzähl mal. Ich habe halt im Bekannten- und Freundeskreis habe ich auch einige, die bei der BVG arbeiten. Und da war schon der Standpunkt recht klar. Also die Grundstimmung ist halt wirklich, dass es Zeit wird, dass dort was passiert, gerade an der Gehalts- und Stressfront, ne? Also ich kann es auch nachvollziehen, wenn man sich so mit den Leuten unterhält. Also so ganz extrem gesagt gab es ein Beispiel von einem Straßenbahnfahrer, der halt sagt, okay, er hat halt Schicht, was an sich ja nicht schlimm ist, aber die Menschen wären halt, jetzt zitiere ich einfach mal, die wären halt immer bekloppter, ne? Also in der Bahn hören die Leute laute Musik, haben keinen Respekt voreinander, nachts kotzen dir die Leute in die Bahn und du sitzt da vorne und musst jetzt alles aushalten und gehst dann halt mit einem entsprechenden Lohn nach Hause, der halt für diese Art von Arbeit und der Stresspegel ist halt recht hoch, eigentlich viel zu wenig ist. Also das kann ich absolut nachvollziehen. Und ich meine, ich kenne es von meinem Job. Ich arbeite jetzt 20 Jahre. Vor 20 Jahren war es halt noch ein ganz anderes Arbeitsleben. Und heutzutage ist es halt schon, natürlich der Stress, die Zeit, der Stress, die Anforderungen sind halt immer größer. Und das weißt du ja auch, René, wahrscheinlich aus deinem Jobbereich, ist ja wahrscheinlich auch nicht anders, ne? Und also ich kann es natürlich verstehen, die Mitarbeiter kann ich verstehen, ich gönne ihnen das, wenn die ihre Forderungen durchsetzen können. Im Falle der BVG hielt ich aber eine Forderung für völlig unrealistisch und das hat sich auch bestätigt, und zwar die Absenkung der Arbeitszeit. Das, also wenn ich mir das einfach nur mal aus Unternehmersicht vorstelle, da kommt halt jemand und sagt, okay, wir wollen jetzt so und so viele tausend Leute, wollen jetzt 3 Stunden weniger arbeiten. Das ist halt unrealistisch, das kannst du nicht durchsetzen. Ne? Ja, und das ist übrigens auch ein Punkt, also diese Absenkung der Arbeitszeit in Kombination mit einer Lohnerhöhung, ne? Die, wenn es jetzt darum geht, dass die Öffentlichkeit Verständnis dafür bekommt, vielleicht auch ein bisschen strategisch eingesetzt ist. Ne? Also du hast halt eine vordergründige Forderung, ne? Das könnte jetzt zum Beispiel sein, hier, du möchtest, weiß nicht, 5% mehr Lohn, und damit gehst du jetzt in die Öffentlichkeit, ne? Und führst halt diesen Streik auch und versuchst damit Sympathien oder auch Verständnis zu erlangen, ne? Und hintergründig hast du natürlich noch viel mehr Forderungen. Wahrscheinlich ist es auch im Fall der BVG noch einiges mehr gewesen, als uns so bekannt geworden ist. Und wenn man das dann zusammenrechnet, kommt man auf eine Lohnerhöhung, die halt vielleicht dann doch ein bisschen überzogen interpretiert werden kann, ne? Und das ist das Problem, was ich mit Streiks hatte. Also ich hatte beim letzten BVG-Streik, der jetzt noch nicht so lange her ist, fast eine Stunde. Ich glaube, eine Dreiviertelstunde bin ich zur S-Bahn gelaufen, weil der Bus nicht fuhr. Hatte also eine Dreiviertelstunde lang Zeit, mir über das Thema Gedanken zu machen und zu überlegen, wie ich dazu stehe. Ne? Also jetzt bin ich in der glücklichen Situation, dass mich dieser dreiviertelstündige Fußmarsch, ja, nicht an meine Grenzen bringt oder so. Ne? Da gibt es dann Leute, die sind da wahrscheinlich viel betroffen davon. Aber trotzdem bin ich der Meinung, dass da halt Aufklärung passieren muss. Und das größte Manko, was ich beim letzten BVG-Streik empfunden habe, war, dass ich auf einem vollgefüllten S-Bahn-Steig mich befinde, der aufgrund seiner Lage halt auch vollgefüllt ist. Ne? Das ist der S-Bahnhof Friedrichstraße gewesen. Und dass da kein einziger Mensch zu sehen war, der die Chance nutzt, um, weiß nicht, über Flyer oder in anderer Form versucht, die betroffenen Menschen, ne, also die unbeteiligten Betroffenen, muss man auch ganz klar dazu sagen, irgendwie abzuholen, ne, und zu sagen, hier, bitte hab Verständnis dafür. Ne, und das ist, was ich eigentlich fast als einzigen Punkt an der ganzen Situation zu kritisieren habe. Ne, dass da im Prinzip Solidarität gefordert wird, aber nicht eingeholt wird. Ne? Und das wirkt halt so ein bisschen einzelkämpfermäßig. Man könnte schon fast sagen, da gilt dann eher die Prämisse, erst ich oder unterm Strich zähle ich. Ne? Fertig. Ja, das ist ja immer so eine Sache, ne? Also ja, Solidarität soll ja eigentlich von den Gewerkschaften gelebt werden, sage ich mal, ne? Aber es gab ja zum Beispiel auch Forderungen, dass Gewerkschaftsmitglieder irgendwie eine Sonderzahlung oder irgendwas kriegen, was dem halt auch widerspricht, ne? Und Ende. Was für eine Sonderzahlung, von wem kriegen die? Also sie kriegen ja sowieso Streikgeld, das kriegen sie ja aus der Gewerkschaftskasse. Nee, das meine ich jetzt nicht, sondern bei den Verhandlungen mit der BVG war auch eine Forderung, dass Gewerkschaftsmitglieder mehr verdienen. Und das würde ja dem Solidaritätsrecht oder dem Solidaritätsansinnen halt deutlich widersprechen. Ja. Ich finde das sowieso schwierig mit der Solidarität. Also ich weiß jetzt nicht, wie es aktuell bei Streiks, die jetzt gelaufen sind, gewesen ist. Aber es ist ja so, dass tatsächlich nicht alle Mitarbeiter in so einer Gewerkschaft, die als einzige einen Streik initiieren darf, dass die nicht alle in so einer Gewerkschaft organisiert sind. Ne? Es gibt sicherlich auch Mitarbeiter, die nicht Mitglieder sind in einer Gewerkschaft. Und genau, die ja dann eigentlich nicht mitstreiken würden, sondern arbeiten gehen würden. Nur dort ist ja tatsächlich, ich habe es im Internet nochmal geprüft, es ist tatsächlich erlaubt, dass Streikposten diesen Mitarbeiter den Zugang in den Betrieb verwehren. Ne? Das dürfen sie natürlich nicht mit körperlicher Gewalt und auch nicht durch Nötigung, aber das ist ein offizielles Mittel. Ne? Und ja, das finde ich dann halt auch nicht so solidarisch. Genau, also genau so ist es, ne? Also wenn du sozusagen nicht in der Gewerkschaft ist, die den oder bist, die den Streik veranlasst, und der Streik so eine Auswirkung hat, dass quasi der Betrieb gestört wird und du nicht arbeiten kannst, dann wirst du quasi ausgesperrt und verdienst halt auch kein Geld. Ne? Das ist halt dann nicht sehr solidarisch, ne? Als Streik, also als Gewerkschaftsmitglied kriegst du dein Streikgeld. Wie viel Prozent vom Gehalt sind das? Sind das 60% oder irgend sowas? Kann ich dir nicht sagen. Also weiß ich nicht genau. Die Sache ist halt die, also wirklich, wenn du halt die Chance hast, Urlaub zu nehmen, dann nimmst du das an solchem Streiktag, wenn du nicht in der Gewerkschaft bist. Ansonsten verdienst du halt wirklich kein Geld. Ne? Genauso ist es ja auch, wenn man jetzt abgesehen vom BVG-Streik, also zum Beispiel Kita-Streik, ne? Also es gab ja einige Kita-Streiks zuletzt, auch hier in Berlin. Und da hast du natürlich ganz andere Probleme, wenn du halt ein Kind hast, was in die Kita muss. Und du kurzfristig sozusagen die Info hast, ja, dein Kind kann morgen nicht in die Kita. Was machst du da, ne? Also kannst vielleicht ein, zwei Urlaubstage nehmen, aber das ist ja an sich nicht der Sinn von Urlaub. Ne? Also das hat halt Konsequenzen. Ja. Also ich glaube, diese kurzfristigen Streiks, das sind ja sogenannte Warnstreiks, ne? Die dürfen ja so kurzfristig sein, aber die dürfen, glaube ich, auch nicht lang sein. Und dann gibt es ja noch den regulären Streik oder keine Ahnung, wie man es bezeichnen mag. Und da bin ich mir unsicher. Ich hatte, ich glaube aber, dass es nicht zwangsläufig gilt. Der darf wohl nur dann stattfinden, wenn auch ein Schlichtungsverfahren nicht zum Erfolg geführt hat. Also du hast eine Verhandlung, du kommst in der Verhandlung nicht zu einem Ergebnis, dann gibt es eine Abstimmung unter den Mitarbeitern, ob man so einen Streik macht. Und diese Abstimmung muss mit 75% muss dazugestimmt werden und dann findet so ein Streik statt. Ich habe aber auch gehört, dass da Schlichtungsverfahren in der Regel dazwischen noch stattfinden müssen. Ich weiß aber nicht, ob das tatsächlich der Fall ist, weil bei dem, was ich jetzt so gelesen und mitbekommen habe, wurde das irgendwie... Naja, im Prinzip gibt es ja verschiedene Eskalationsstufen. Ne? Also es gibt halt so eine Warnstreiks, die recht kurz sind. Dann hat man ja auch bei der BVG gemerkt plötzlich, hat man den ganzen Tag gestreikt mit allen Verkehrsmitteln, die es bei der BVG gibt. Und ich habe schon so die Tendenz gehabt, dass es am Ende ein Schlichtungsverfahren geben muss. Aber ja, dazu ist es ja zum Glück nicht gekommen. Die haben sich dann überraschenderweise aus meiner Sicht dann doch recht schnell geeinigt. Und wo ich mich halt hinterher auch gefragt habe, warum haben die das nicht von Anfang an so gemacht? Also plötzlich konnten sie verhandeln und haben sich dann auch geeinigt. Das war halt so ein bisschen unverständlich. Ne? Also gefühlt gab es irgendwie, lass mich lügen, ich glaube 3 oder 4 Verhandlungstage und insgesamt 3 Streiks, was ich irgendwie auch nicht so ganz verstehe. Also ich glaube schon, so als Außenstehender kriegst du es halt nicht im Detail mit. Ich glaube schon, dass das weitaus komplexer ist, als man so erahnen mag. Und die Fronten sind da wahrscheinlich auch extrem verhärtet. Also ich habe mir mal ein paar Reden von ein paar Gewerkschaftsvorsitzenden angehört, so in Streiksituationen. Und da merkt man schon, die sind massiv gestresst. Ne? Also das da ist wirklich das Wort Arbeitskampf, ne? Zeigt eigentlich dann auch, wie verhärtet da so eine Fronten sind, ne? Und es ist sogar so, dass einige Gewerkschaftsmitglieder in der Situation das Wort Verteidigungskampf nutzen, ne? Und das finde ich schon mega erschreckend, wenn ein Arbeitnehmer von sich sagt, dass er sich gegen sein Unternehmen, gegen seinen Brötchengeber verteidigen muss. Und das zeigt, glaube ich, schon, was für eine massive Anspannung da ist. Auf jeden Fall. Also ich meine, das ist ja auch so, dass an den Streiktagen die Leute zu ihrer regulären Schicht auch sozusagen zu den Streikmaßnahmen gehen. Ne? Es gab ja zum Beispiel auch eine Demonstration, wo man hingehen konnte, aber ansonsten zum Beispiel die Busfahrer standen ja dann auch an ihren Betriebshöfen in der Kälte sozusagen. Also das erwarte, ganz ehrlich, das erwarte ich dann auch. Das erwarte ich dann auch, dass die... Ja. Dass die sich jetzt nicht zu Hause auf die Couch setzen oder sich ins Wochenende verabschieden. Ne? Aber da würde ich auch mal sagen, das ist auch der Fall. Also möchte mal nicht davon ausgehen, dass manche da den Streik für Freizeit halten. Da hatte ich, im Amazon-Streik, der jetzt vor kurzem war, hatte ich so eine Situation gesehen. Ich glaube, das war aus 2013 und Amazon ist da, ich weiß nicht, ob die in der Gewerkschaft organisiert sind. Auf jeden Fall lief das da so, dass der Sprechende dann sagte, okay, wie sieht's aus? Wollen wir morgen streiken? Und alle gekrölt, ja. Ne? Dann sagt er, wie sieht's aus? Wollen wir übermorgen auch streiken? Ja. Ne? Also ich glaube nicht, dass es da so wild zugeht, sondern dass da schon auch ein verantwortungsvoller Umgang mit diesem Recht, was es ja ist, vorhanden ist. Genau, bloß wie gesagt, es ist halt immer schwierig für diejenigen, die betroffen sind. Der eine hat mehr Verständnis, der andere weniger, was halt auch total klar ist. Also es kommt halt immer auf die persönliche Situation drauf an, ne? Und ja, insgesamt kann man froh sein, dass jetzt eine Einigung ist. Die nächsten Jahre wird dann vermutlich nicht mehr gestreikt. Was ich aber sehr kurios fand, nachdem klar war, wie sie sich geeinigt haben, gab es dann halt die nächste Diskussion, wer bezahlt denn jetzt die Steigerung, die Mehrausgaben sozusagen. Man muss dazu sagen, die BVG gehört ja dem Land Berlin, ne, dem Senat. Jetzt ist halt die Frage, wer muss die Zeche zahlen sozusagen. Ja, und da fand das gehört ich aber sehr auch witzig, die Entschuldigung René, dass ich dir nochmal ins Wort falle, also Ramona Popp, also eine Politikerin, die sozusagen, ich glaube, die ist auch im Aufsichtsrat von der BVG, hat halt gesagt, weil es halt auch so ein bisschen hieß, okay, man kann damit rechnen, dass zum Dezember die Fahrpreise wieder steigen werden, deswegen hat halt auch gesagt, dass der Berliner, so Wort oder sinngemäß hat sie gesagt, der Berliner muss natürlich auch der Berliner Nahverkehr was wert sein und deswegen müssen natürlich auch die Fahrgäste jetzt die Mehrausgaben mitfinanzieren. Also finde ich, ist eine völlig okay Aussage, ne? Kann man nicht meckern. Ne? Aber ja, okay, was, aber... Nee, das stimmt doch schon. Also wir können uns ja nun über den Berliner Nahverkehr überhaupt nicht beschweren. Ne? Das kann man jetzt abstrahieren auf alle anderen Bereiche. Die Leistung, die dort bestreikt wird, die muss einem auch schon was wert sein. Ne? Das stimmt, aber es ist so ein bisschen ironisch, wenn man halt auch merkt, wie es zum Beispiel bei der BVG zugeht, ne? Wie viel Störungen es gibt und es gibt ja da diverse Probleme, die wollen wir jetzt aber nicht besprechen. Also es läuft nicht perfekt. Wie gesagt, wir können einfach froh sein, dass das Verkehrsnetz so super ist in Berlin. Diese Preiserhöhung, ne? Das ist ein guter Punkt auch. Wirkt sich natürlich auch auf Wettbewerbsfähigkeit aus. Ne? Das heißt, jemand, der sich in einen Streik begibt oder eben Forderungen an das Unternehmen gibt, die auch wirtschaftliche Auswirkungen haben, der muss natürlich immer im Interesse des Unternehmens versuchen, eine Lösung zu finden. Ne? Es bringt ja jetzt auch nichts, wenn es dazu Lohnverbesserungen kommt, die halt sich wirtschaftlich gar nicht tragen lassen. Und das ist halt ein Punkt, wo oft gesagt wird, ja, die oben, ne, die stopfen sich die Taschen voll und wir kriegen nichts vom Kuchen ab. Ne? Also auch das ist ja eine Forderung, dass man im Prinzip an der Wirtschaftlichkeit eines Unternehmens beteiligt wird. Auf jeden Fall, wobei man natürlich auch sagen muss, im Falle der BVG wurde ja auch viele Jahre der Sparhammer angesetzt, ne? Und letztendlich sind es auch die Folgen davon, muss man einfach auch ganz klar sagen. Da wurde jahrelang, wurde halt so ein bisschen, wurden die Kosten gedrückt und das Ergebnis merkt man halt jetzt, ne? Und genauso auch bei den Gehältern zum Beispiel. Aber auf der anderen Seite sage ich mir, auch in den letzten Jahren gab es genauso Verhandlungen von Gewerkschaften und korrigiere mich, wenn ich falsch liege, kann mich da auch täuschen. So wie die Bedingungen jetzt sind, sind es natürlich auch die Sachen, die ausgehandelt wurden in den letzten Jahren immer wieder. Aber man kann natürlich nicht Riesensprünge machen, das ist ja auch unrealistisch, ne? Richtig, also wie gesagt, das Unternehmen muss es halt auch irgendwie finanzieren können. Ja, ganz genau. Und da sitzen halt bei so einer Verhandlung eben der Arbeitgeber am Tisch, ne? Da sitzen die Arbeitnehmer am Tisch und dann sind natürlich auch im Fall einer Aktiengesellschaft, ne, die Aktionäre indirekt mit am Tisch, die wollen ja halt auch was vom Kuchen haben und dann leider auch der Dienstleistungsnehmer oder ja, der letztendlich unbeteiligte Betroffene. Und die Frage, die ich mir halt immer nur stelle, und da gibt es sehr, sehr kritische Stimmen, wer sollte mit einem Streik getroffen werden? Ne? Und da hat man manchmal das Gefühl, dass tatsächlich der unbeteiligter Betroffener da in Geiselhaft genommen wird. Ich weiß, dass die Gewerkschaften und vielleicht auch die Streikunterstützenden, die kriegen da eine Krawatte, wenn sie das hören, ne? Weil es fühlt sich halt so an wie eine Geiselhaft, ne? Weil auf wessen Rücken wird denn das Thema dann ausgetragen? Ne? Und die Argumentation ist dann immer, und die kann ich auch nachvollziehen, ja, aber was soll man denn machen? Ne? Also es gab tatsächlich, ich hatte eine Diskussion, die lief auf Instagram, kam das Thema so ein bisschen ins Laufen und dann war dann auch die Frage, die ironische, da soll der Streik irgendwie auf der Nachtlinie sein oder was? Es ist halt nicht einfach. Nein, also gerade in dem Bereich, und das sagen ja auch dann immer bei den Interviews die Gewerkschaftler, dass denen schon klar ist, dass es auf dem Rücken der Kunden ausgetragen wird, aber das sind die einzigen Möglichkeiten, die sie haben, um wirklich auch den Betrieb zu treffen. Ne? Ja, da gibt es irgendwie so ein Streiklied, ich finde jetzt leider nicht, vielleicht finde ich das noch im Laufe unserer Sendung, das heißt, geht so in die Richtung hier, der starke Arm hält den Verkehren oder keine Ahnung, ich muss mal gucken, ob ich es nochmal finde. Aber was ich glaube, bei so einem Streik auch gut durch die streikende Belegschaft gezeigt wird, ist, dass man gebraucht wird. Ne? Und was auch gezeigt wird, ist, welche Abhängigkeiten da ineinander greifen. Die Lufthansa zum Beispiel ist da wohl sehr streikgeplagt. Nicht deswegen, weil sie ständig bestreikt wird, sondern weil sie von Streiks, die in anderen Bereichen stattfinden, komplett betroffen ist. Ne? Also das geht schon los, wenn jeder Gepäckwagen bestreikt, ne? Dann fliegt halt auch kein Lufthansa-Flugzeug. Ne? Wenn die Piloten streiken, fliegt kein Flugzeug. Wenn die Fluglotsen streiken, fliegt kein Flugzeug. Ja, das ist halt dann auch sehr bedauerlich und halt auch irgendwie bedenklich, dass wir so eine extreme Abhängigkeiten haben. Ne? Wo ja, gut, so eine das Kleinigkeit sind halt auch komplexe Systeme. Ich meine, hast du auch im Nahverkehr. Das ist ja nicht nur der Busfahrer, der dich dahin fährt. Da gehören alle möglichen Sachen dazu, wie der Dispatcher. Dann muss der Bus gereinigt werden. Dann gibt es Sicherheitschecks, Werkstätten, die alle dazugehören. Also die BVG ist ja ein Riesenbetrieb und genauso ist es auch bei der Lufthansa. Ne? Also das ist eine Riesenkette von Zahnrädern und sobald ein Zahnrad raus ist, funktioniert es nicht mehr. Ne? Ja. Also ich habe da ein paar Interviews und Gesprächsrunden zu dem Thema gesehen und es scheint wohl tatsächlich so zu sein, dass die Streiks heute oder das Streiken heute leichter ist und einen größeren Schaden anrichtet, als es halt noch vor vielen Jahren war. Das hat zum einen eben damit zu tun, wie wir gerade festgestellt haben, dass Dinge so ineinander greifen und voneinander abhängig sind, aber auch, dass die Streiks jetzt hauptsächlich im Dienstleistungssektor sind, wo man es halt spürt. Ne? Also wenn der Fließbandmitarbeiter irgendwie in Streik geht, dann nimmt man davon kaum Notiz. Ne? Wenn aber irgendwie, weiß ich nicht, ein Busfahrer streikt, dann hat das halt massive Folgen. Oder wollen wir mal nicht den Busfahrer nehmen, gehen wir mal auf die Bahn, weil die wurde ja auch gut und stark bestreikt. Ne? Also wenn da kein Zug fährt, dann sind da schon auch andere Arbeitsplätze mit involviert, die plötzlich nicht mehr so funktionieren, wie sie funktionieren sollten. Genau, also da wurde immer das Beispiel so Lebensmitteldiscounter dann genannt als Vergleich. Ne? Also angenommen, ich sage jetzt einfach mal eine Marke, dein Netto um die Ecke streikt, dann tangiert dich das nicht so doll, weil du gehst dann halt zu Edeka oder Rewe oder zu Lidl, weil die nicht gestreikt werden. Ne? Aber und das ist doch ein guter Punkt. Das ist doch genau ein guter Punkt. Wer hat den Schaden jetzt? Wer hat gestreikt? Netto? Da hat Netto den Schaden. Und wer ist der Gewinner? Der Gewinner ist Lidl und Edeka. Aber das ist doch genau der Punkt. So sollte doch ein Streik funktionieren. Der wird natürlich nicht von der Öffentlichkeit wahrgenommen, den spürt aber der Arbeitgeber. Ne? Eine andere Geschichte war, als dieser Bahnstreik war, da waren die Gewinner natürlich auch die Flixbusse. Ne? Die haben da richtig einen richtigen Reibach gemacht. Als ich weiß gar nicht, wann das war, zur Weihnachtszeit irgendwann war das gewesen, wo man ja auch sagt, der Streik wurde ganz bewusst vor die Weihnachtszeit gelegt. Ich glaube, das muss um 2015 oder so gewesen sein. Und wer hat mitgestreikt? Gleichzeitig haben die Piloten, nicht gleichzeitig, nicht im gleichen Moment, aber die haben sich mit den Zuglokführern damals abgewechselt mit Streik. Ne? Und die haben sich tatsächlich auch miteinander abgesprochen, ne? Dass sie das halt zusammen in die Zeit legen, aber das haben sie unter der Kappe der Verantwortung verkauft, dass sie natürlich nicht gleichzeitig streiken, damit man Ausweichmöglichkeiten hat, was natürlich lächerlich ist, weil niemand von einem Zug auf ein Flugzeug ausweichen kann, unter Umständen. Ja. Ja. Und wie gesagt, also genau dasselbe gilt auch für Amazon. Ne? Da wird in der Vorweihnachtszeit oftmals gestreikt, wo halt ein mega Geschäft für Amazon eigentlich immer wartet. Aber wie gesagt, also die Sache ist ja auch die, wer hat den Schaden? Also wenn wir jetzt zurück zur BVG kommen, an einem Streiktag, gut, die meisten haben wahrscheinlich Monatskarten, da fließt ja das Geld, aber so wer jetzt für den einzelnen Tag Fahrkarten kauft, da glaube ich schon, dass der BVG auch mächtiger Schaden entstanden ist. Ne? Und da fragt halt auch keiner. Aber warte mal, den musst du mal gegenrechnen gegen die gesparten Einnahmen, ne? Ausgaben. Also da fallen natürlich dann auch Gehälter weg. Ne? Ich möchte nicht sagen, dass das eine Nullnummer ist. Ne? Ja. Das ist ein bisschen schwer einzuschätzen. Aber ich, wir können es halt nicht einschätzen. Blöd wäre wirklich, wenn der Schaden fürs Unternehmen gering ist und den größten Schaden tatsächlich derjenige ist, der die Dienstleistung in Anspruch nimmt, richtig. Genau. Ne? Ja, wobei, also gerade im Personennahverkehr ist es ja so, ich glaube, die Überlegungen gehen ja dahin, andere Länder machen es ja vor, dass man auf jeden Fall Notfahrpläne irgendwie gesetzlich verankert, damit im Falle eines Streiks zumindest ein Grundangebot besteht. Ich denke, das wird die nächsten Jahre auch kommen, um sich da also abzusichern. Die Diskussion, die in der Hinsicht dann immer kam, ne, also die Öffentlichkeit beklagt sich natürlich zum Teil, die Gewerkschaften stellen es anders hin, also ich kann mich da nur an Stimmen erinnern oder hauptsächlich an Stimmen aus der streikenden Ecke, die sagten, ja, die Bevölkerung akzeptiert das, die versteht uns, ne, ist logisch, dass sie das so hinstellen. Ja, der Punkt ist halt dieser Notbetrieb, ich bin der Meinung, ist denn der wirklich gewährleistet gewesen? Also für mich ist hier jetzt kein anderer Bus gefahren. Ne? Ich weiß auch gar nicht, ob das ein rechtliches Grundmittel ist, was dort angewendet werden kann. Also dass man sagt, dein Streik darf nur dann sein, wenn so ein Notbetrieb gewährleistet ist. Aber ich glaube, dadurch, dass es kein Grundrecht ist, mit dem Bus zu fahren oder mit der Bahn zu fahren, ist das wahrscheinlich eher nicht notwendig. Ja, Streik gilt immer als höhere Gewalt. Ja. Ja. Aber interessantes Thema hatten wir ja noch recherchiert zum Thema Streik. Da hattest du mich auf die Idee gebracht, und zwar unsere Schweizer Mitmenschen, wollte ich gerade sagen, die Schweizer aus unserem Nachbarland. Also zum Thema Lösungen, wie man das Problem anders lösen könnte. Auf jeden Fall. Und da gab es das Stichwort Schweizer Arbeitsfrieden. Ich weiß nicht, ob der eine oder andere davon schon mal gehört hat. Aber das fand ich sehr interessant, denn eigentlich sind so Streikmaßnahmen in der Schweiz eher selten, weil dort sozusagen das ist so eine Art, wie formuliert man das? Es ist halt ein hohes Gut in der Schweiz, nicht zu streiken und das sozusagen den Arbeitsfrieden aufrechtzuerhalten. Ne? Man sagt sich in der Schweiz, dass so eine Konflikte, die es natürlich auch gibt, nicht durch Kampfmaßnahmen, sondern eher am Verhandlungstisch bereinigt werden müssen. Und das finde ich eigentlich eine ganz coole Einstellung. Also das hat schon einen langen Hintergrund. Wer Interesse hat, kann sich gerne den Wikipedia-Artikel dazu durchlesen. Der ist sehr interessant und zeigt halt auch, dass man Konflikte nicht immer nur durch Streik lösen kann. Aber ist das nicht das, was vor einem Streik passiert? Also was wir ja als Otto-Normalverbraucher oder als Nicht-Betroffene einer bestreikten Branche, was wir da nicht mitbekommen, ist ja das Vorgesülze, was dort stattfindet. Ne? Also sprich, diese Tarifverhandlungen, ne? Das kriegt man ja nicht mit. Man kriegt ja erst dann was von dieser Situation mit, wenn der Streik stattfindet. Also zumindest ist es in meiner Wahrnehmung so. Ich merke immer nur, offenbar verhandeln die gerade. Also ich glaube schon, dass da vorneweg viel passiert. Ja, also ich habe das so verstanden. Natürlich sind so eine Abschlüsse, die man daraus mitbringt, die müssen ja immer für eine ganz große Gruppe von Arbeitnehmern gelten, also für gewisse Branchen, also ganze Branchen oder Bereiche gelten die dann. Und ja, dadurch hat man halt auch eine ganz andere Masse, für die man dann sozusagen Forderungen durchsetzt, ne? Und es ist so in der Schweiz, dass sozusagen jede Seite, also halt Arbeitgeber und halt ja, Gewerkschaften zum Beispiel oder Arbeitnehmerinteressen, die Arbeitnehmerinteressen durchsetzen, die haben halt eigene Schlichter und Verhandler entsprechend. Und ja, das wird halt irgendwie untereinander respektiert und da gibt es eigentlich in den meisten Fällen gute Lösungen. So habe ich das verstanden. Ich fand es ziemlich interessant, wenn man jetzt so überlegt, wie hier die Streiks oder die Arbeitskämpfe ablaufen, scheint in der Schweiz gar nicht so bekannt zu sein. Ja. Also ich kenne jetzt keinen Schweizer, das wäre mal interessant zu wissen, ob das wirklich so ist. Also wenn Schweizer zuhören, weil sie der deutschen Sprache mächtig sind, dann und hallo. Dann gerne mit Details zu uns, also würde uns freuen, damit wir auch da noch ein bisschen Licht ins Dunkel bringen können. Zu der Schlichtung, da hatte ich was Interessantes gehört. Es gibt die sogenannte Pendelschlichtung. Und zwar ist das wohl ein Mittel, was so offenbar ein bisschen wie ein zweiseitiger Würfel oder wie eine Münze. Ein zweiseitiger Würfel ist natürlich eine Münze, was ein bisschen wie eine Münze funktioniert. Und zwar entscheidet dann wohl ein Gericht einfach, wessen Forderung durchgesetzt wird. Und das Risiko ist dann natürlich hoch, dass man mit seiner Forderung so überzogen interpretiert wird, dass man nicht derjenige ist. Und es soll eben dazu führen, dass beide Parteien sich noch ein bisschen annähern. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern so eine Pendelschlichtung zwangsvollstreckt wird oder tatsächlich stattfindet. Ja, das fand ich nur einen sehr interessanten Punkt, wie man eben offenbar versucht, mit allen Mitteln dann doch so einen Streik zu vermeiden. Ne? Eine andere Sache ist diese Drohung. Hast du Beispiele dafür? Ich hatte es in der Diskussionsrunde nur gehört, dass erschütterte dann sofort die Gewerkschaft und auch der Arbeitgeber, dass so eine Pendelschlichtung wohl ziemlich riskant ist, ne? Weil du gehst dann eventuell, also einer geht mit null weg. Ne? Ja. Also einer geht als Verlierer vom Platz, ne? Und das heißt, du versuchst dann natürlich deine Forderung ein bisschen entspannter zu gestalten, dass möglicherweise vor Gericht diese Pendelschlichtung sagt, nee, das ist nachvollziehbar. Ja, also wir können jetzt auch auf alle Sachen nicht so im Detail eingehen, das muss man auch dazu sagen, wir sind den Anspruch, den wir hier auch erheben mit dem Podcast, ist ja letztendlich euch da ein bisschen vielleicht Dinge aufzuzeigen, wo ihr dann auch eigenständig selber nachrecherchieren könnt oder natürlich auch euren Beitrag zu leisten könnt, indem ihr uns dann eben kontaktiert. Und wir wollen dann natürlich auch dazu lernen, weil diese ganze Recherche zu einem Thema, was wir ja aus eigenem Interesse machen, ist natürlich auch relativ aufwendig. Und wenn wir das ja in Vollzeit machen würden, dann können wir zu jedem kleinsten Punkt auch was sagen. Daher nehmt es uns nicht übel, wenn wir da manchmal auch selber an die Grenzen geraten bei manchen Fragestellungen. Genau, aber und vielleicht das eine oder andere nicht korrekt wiedergeben, aber ja, Feedback ist immer willkommen. Vielleicht habt ihr ja schon mal gestreikt oder so, könnt ihr uns ja mal berichten. Ja, ganz kurz zu dieser Pendelschlichtung, gibt es dann auch noch eine andere Sache, die so ein bisschen gebärdenmäßig ist, und das ist im Prinzip die Streikdrohung. Ne? Also diese Streikandrohung schont natürlich die Streikkasse bei der Gewerkschaft, weil allein die bloße Drohung mit so einem Streik kann natürlich dazu führen, dass der Arbeitgeber sich auch ohne Streik dazu hinreißen lässt oder ohne den Streik abzuwarten, dass er dann den Forderungen nachgibt. Ne? Ein anderes wohl auch in Anspruch genommenes Mittel, zumindest habe ich das aus dem Mund von Gewerkschaftlern gehört, ist, dass die Forderungen natürlich hoch sind und vielleicht höher als das, was man erwartet, weil einem klar ist, dass man seine Forderungen nie durchsetzen kann. Ne? Das ist natürlich dann auch ein bisschen blöd, wenn da mit überzogenen Mitteln versucht wird, was Konkretes zu erreichen. Das zeigt aber auch, wie verhärtet die Fronten sind, ne? Und wie man anscheinend nicht mit dem Arbeitgeber offen und ehrlich reden kann, sondern da gleich aggressiv vorprescht, um dann seine Forderungen durchzusetzen. Und in dem Zusammenhang habe ich eine Dokumentation gesehen über einen sehr frühen Streik hier in Deutschland. Das war, ich glaube, 1969, und zwar am 2. September, da hat die Stahlindustrie gestreikt. Und den Streik, der hat sich von ganz alleine entwickelt, und das fand ich wirklich interessant. Das war ein sogenannter wilder Streik, also auch damals durften Streiks nur durch Gewerkschaften initiiert werden, und die haben das einfach selber gemacht. Da hat eben der eine gesagt, so, hier, du hörst jetzt hier auf zu arbeiten. Dadurch konnte der Nächste nicht mehr arbeiten, der Nächste auch nicht. Und dann standen plötzlich alle so rum. Genau. Plötzlich standen alle so rum, und irgendwie hatte keiner mehr gearbeitet. Und dann war wohl in den Tarifverhandlungen irgendwie von einer Erhöhung von 15 bis 20 Pfennig die Rede. Und da sagten die, hey, gib mal ein Schild her, wir schreiben jetzt einfach 30 Pfennig drauf. So, dann haben die sich also vor das Werk gestellt, ne, mit dem die nicht arbeitende Menge, mit einem Schild, sie wollen 30 Pfennig mehr haben. Dann kam ein Feuerwehrauto vorbei mit Lautsprecheranlage, was wohl da ein bisschen für Ordnung sorgen wollte. Dem haben sie wohl die Reifen aufgestochen, wodurch das Auto nicht mehr wegkam, und haben den Feuerwehrwagen gekapert und hatten auf einmal einen Lautsprecher, ne? Und dachten sich, ey, cool, jetzt können wir hier Ansagen machen, ne? Und das hat sich so, das war so ein völliger Selbstläufer wohl, dieser Streik. Und interessant war auch, dass diese Stahlarbeiter gar nicht genau wussten, was sie jetzt da so ins Mikro sprechen sollen. Und dann kam halt ein Student an, der aus der damaligen Studentenrevolte sehr erfahren war, wie man sowas macht, und der hat dann da das übernommen und hat dann quasi das ganze Thema angeheizt, ne? Und so ist da ein Riesenstreik entstanden, der erst nur über 5000 Mitarbeiter betraf und dann in den Folgetagen sich im kompletten Rhein-Ruhr-Gebiet auf viele andere Stahlwerke auswirkte, die dann auch auf die Straße gegangen sind. Und ich glaube, zuletzt waren es 70.000 Menschen, die dort auf die Straße gegangen sind und da eben gestreikt haben. Ja, ihr nicht nur gestreikt haben, sondern eben auch ihren Protest gezeigt haben, weil auch das ist ja der Streik, ne? Eine Form, um seinen Protest zu zeigen. Und das schwappte dann auch noch auf den Bergbau über, ne? Also da sieht man mal, wie sowas so zu so einem Selbstläufer werden kann. Und ja, da ist dann definitiv auch die Öffentlichkeit involviert und damals eben vielleicht nicht so betroffen, wie es heute der Fall ist, ne? Also ja, wobei heutzutage sind ja, glaube ich, die Streiks ganz anders vorbereitet und organisiert. Hat sich ja schon ein bisschen verändert, ne? Also muss auch dazu sagen, es gibt ja ein Streikrecht. Also wir wollen das auch auf keinen Fall verteufeln, ne? Streikrecht ist ein Grundrecht, und das soll man auch nicht in Frage stellen. Ich bin, wie gesagt, der Meinung, dass das relativ verantwortungsvoll auch wahrgenommen wird. Und ja, es ist halt so, wenn man im Frust ist, ne, wenn man sich vielleicht ungerecht behandelt fühlt, ne, wenn man nicht weiterkommt in Gesprächen, weil jeder irgendwie so weit weg von der Situation des anderen ist, dass man da überhaupt keinen gemeinsamen Nenner findet, dann ist es auch nachvollziehbar, dass das da ein bisschen vielleicht verbal aggressiv zugeht, ne, dass dort wirklich hart gekämpft wird und dass da eben dann auch Menschen zwischen die Fronten geraten, die da eigentlich nichts zu suchen haben. Also volle Akzeptanz dafür, ne? Aber man nimmt es halt anders wahr. Und ich muss ganz ehrlich sagen, bevor ich mich mit der Thematik jetzt im Detail auseinandergesetzt habe, war mein Verständnis auch nicht ganz so hoch. Also ich bin da jetzt nicht so mega betroffen, aber ich denke dann auch schon, ey, setzt euch hin und kriegt das in den Griff und lasst uns doch dann mit in Ruhe, ne? Wir hoffen einfach mal, dass jetzt so ein bisschen Ruhe ist, was Streiks angeht. Aber natürlich sind die geschlossenen Vereinbarungen ja immer nur zeitlich befristet. Und dann rollt die Maschine sozusagen von vorne wieder an. Und dann sind Streiks natürlich nicht ausgeschlossen. Ja, natürlich ist es jetzt nicht mit so einer extrem hohen Regelmäßigkeit, wie sich das jetzt gerade bei dir anhörte. Ne? So nach dem Motto, jetzt ist erstmal ein paar Tage Ruhe und dann geht's wieder los. ja, es ist, vielleicht wäre es aber trotzdem wirklich wünschenswert, wenn ich schon für Umstände bei jemandem Unbetroffenen sorge. Und das wird auch weiterhin meine Forderung in die Richtung bleiben, dass man wenigstens versucht, da auch über die Öffentlichkeit oder andere Kanäle, das Internet ist heutzutage eine Plattform, die sich ganz leicht bespielen lässt, sich dieses Verständnis einzuholen. Also jetzt wird natürlich, ich höre schon die Stimmen, die sagen, ja, kann man alles im Internet nachlesen, aber es ist halt wirklich mühselig, und ich habe es in Vorbereitung auf die Sendung wirklich versucht, da Informationen zusammenzukriegen. Da ist nicht viel zu finden zu den Forderungen. Auf der Verdi-Webseite erwarte ich bei einem Streik, dass, wenn ich auf die Startseite gehe, dass da ganz klar steht, wir streiken, und das ist der Grund. Ne? Warum holt man die Öffentlichkeit nicht mehr rein? Also wenn man sie schon betroffen macht, dann kann man sie doch auch mit reinholen und auf positive Art und Weise emotionalisieren, ne? Statt auf negative Art und Weise. Na gut, wobei man natürlich sagen muss, Verdi ist halt eine große Gewerkschaft. Es gibt natürlich noch andere, hier DGB und wie sie alle heißen. Und die sind ja für diverse Branchen zuständig. Und ja, wahrscheinlich ist es aus deren Sicht auch nur ein Bereich dann immer, wenn gestreikt wird. Ja, aber das trotzdem, es ist ja die, also der Verantwortung muss ja eine Gewerkschaft, der auch muss sich ja der Verantwortung auch bewusst sein. Ne? Sie vertreten, klar, sie vertreten die Rechte derjenigen, die da zahlen. Ne? Aber wenn ich persönlich denke, ja klar, die werden jetzt nur so eine Streikgeschichte initiieren, damit sie ihre Mitgliederbeiträge rechtfertigen können, ne? Dann merkt man ja schon, dass ich vielleicht nicht das korrekte Bild habe. Und ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass ich der Einzige bin, der so denkt. Aber dann kann es ja nicht sein, dass das bedeutet, dass der Fehler bei mir liegt, ne? Sondern da kann man doch, Verständnis muss man doch einholen und nicht einfordern. Aber vielleicht, wie gesagt, wir sind ja, oder wir haben nicht die Sicht einer Gewerkschaft, vielleicht stecken da wirklich noch ganz andere Prinzipien dahinter und ja, die wir so vielleicht nicht nachvollziehen können, ja. Die wir mit Sicherheit nicht nachvollziehen können. Also davon gehe ich auch mal ganz stark aus, weil sonst würde ich das Thema ganz anders sehen. Dann würde ich wahrscheinlich eher der Meinung sein, so ein Streik ist Erpressung, das ist ein Ego-Trip, ne? Das ganz ist genau. Die hilflose Öffentlichkeit als Geisel nehmen, ne? Das ist eine Gefährdung des Gemeinwohls, ne? Dann würde ich natürlich eher mit solchen Argumenten um die Ecke kommen. Aber ich glaube, Streik ist ein Mittel, das ist offenbar das letzte Mittel, ne, wenn man sich verfahren hat. Und wie schnell man sich in Konfliktsituationen verfahren kann, spürt man ja vielleicht auch in anderen Bereichen seines Lebens, vielleicht sogar in eigenem Leib. Ne? Auf jeden Fall, und das passiert. Ja. Das Streikrecht ist ja wohl sehr restriktiv, das heißt, es ist auch nicht mal eben so gemacht. Ne? Und natürlich versucht dann auch so eine streikende, so ein streikender Bereich im rechtlichen Rahmen seinen Vorteil auszukosten. Ne? Also weil natürlich macht das null Sinn, wenn es hieße, ein Streik darf nur da stattfinden, wo kein Mensch betroffen ist. Dann kannst du dir das im Dienstleistungssektor, kannst du es dir da noch schenken. Dann brauchst du nicht streiken. Eben, du willst ja auch sozusagen die Aufmerksamkeit, und das ist ja genauso wie bei Demonstrationen. Wir hatten ja in der letzten Sendung, hatte ich ja so ein bisschen mich darüber aufgeregt, dass zum Beispiel am Brandenburger Tor viele Demonstrationen stattfinden, aber das ist ja genau der Punkt, weil dort erreichst du Aufmerksamkeit halt, ne? An solchen Orten. Ja. Wie gesagt, das Recht wollen wir auch niemandem nehmen. Ne? Trotzdem ist es so, dass da auch die Akzeptanz für Unmut da sein muss, der sich daraus ergibt. Ne? Und dann sind wir wahrscheinlich in dieser Hinsicht als Betroffene das dritte Rad am Wagen. Ne? Und man darf dieses dritte Rad am Wagen natürlich nicht komplett aus dem Auge verlieren. Genau, also in der Regel ist man ja das fünfte Rad am Wagen, aber es ist nicht so schlimm. Ach so. Ein Auto stimmt, hat ja vier recht. Räder. Ein Auto hat ja vier Räder, richtig. Wie konnte mir das passieren? Ja, du fährst halt immer nur mit deinem Roller, ja. Ja. Nein. Ach übrigens, es gibt übrigens auch sehr mindere Gründe zu streiken. Und zwar vielleicht, ich versuche mal das Zitat zu bringen, vielleicht erinnerst du dich, wen ich jetzt hier gerade wiedergebe. Hol mir mal eine Flasche Bier, sonst streike ich hier und mache nicht weiter. Das war doch der Gerd. Das war der Gerhard Schröder, genau. Ja. 2000 auf einem Sommerfest. Da sieht man, da reicht schon eine fehlende Flasche Bier, um einen Streik auszulösen. Wir wissen aber, dass wenn ihr streikt, dass ihr das nicht wegen einer Flasche Bier macht. Nein. Sondern für gute Arbeitsbedingungen, für ein wertschätzendes Gehalt und vielleicht auch für einen für ein gesichertes Gehalt oder einen gesicherten Arbeitsplatz. Genau, das sind immer gute Gründe zu streiken. Macht weiter so. Aber man darf natürlich nicht vergessen. Geht verantwortungsvoll damit um. Richtig. Respektiert sozusagen auch die Gegenseite. Und ganz wichtig, kommuniziert und redet miteinander. Richtig, redet miteinander. Aber ich glaube, das tun die auch. Also die sitzen schon am Tisch. Die können sich dann irgendwann nicht mehr riechen. Die können sich irgendwann nicht mehr riechen. Ja. Und wenn man sich mal so ein paar Sachen von GDL-Chef Wieselski anguckt, dann muss man auch ganz ehrlich sagen, es gibt in dem Bereich vielleicht auch schwierige Menschen, die mögen vielleicht auch an beiden Enden des Tisches sitzen, wo man das Gefühl hat, da ist sowieso keine Klärung möglich. Ja, wie auch immer. Streik ist eine tolle Sache. Nee, Streik ist manchmal einfach nicht zu umgehen. Gut, bei uns hat gerade wahrscheinlich die Technik gestreikt. Wir wissen es jetzt. Oh Gott, mein Mikrofon schon wieder. Wir wissen es nicht so genau. Wir hoffen, dass alles gut wird. Denn wir sind so, wenn bei uns was streikt, dann wollen wir, dass ihr das nicht mitbekommt. Das machen wir, das klären wir hier quasi untereinander. Ich hoffe, ist alles noch da hier. Mein Rechner streikt gerade. Mal gucken. Aber du musst es jetzt überbrücken, René. Ja, du bist jetzt leider auch in meinen Abschlusssatz mit deiner technischen Panne reingerutscht. Wenn es den Eindruck macht, dass ich gerade den Faden verloren habe, es ist so, ich habe den Faden verloren. Weil Stefan hat das Schlimmste gesagt, was man in so einer Sendung sagen kann. Er hat gesagt, oh, ich glaube, wir haben ein technisches Problem und ich hoffe, es ist noch alles da. Weil für euch würde das bedeuten, wenn Stefan ein technisches Problem hat, aufgrund unserer getrennten, jetzt können wir gleich noch ein bisschen technische Hintergrundinformationen geben, Stefan nimmt seine Spur auf, ich nehme meine Spur auf. Wenn bei Stefan nichts da ist, dann bedeutet das, dass ihr eine Stunde lang nur mich reden hört. Ja, also ich habe jetzt 3 Tage Zeit, auf deine Spur zu reagieren und das entsprechend zu besprechen. Aber das wird nicht passieren. Ich bin zuversichtlich, dass wir alles finden. Und eventuell habt ihr das gar nicht mitbekommen, weil wir das so gut geschnitten haben. Gut, dann möchte ich diese Zuversicht vielleicht sogar belohnen. Ich setz mal eine Belohnung für dich aus, Stefan. Wenn du diese Sendung gerettet bekommst, technisch, dann würde ich dich einladen, dass wir beide mal zusammen zum RBB gehen. Zum Rundfunk Berlin-Brandenburg. Warst du schon mal beim RBB? Hinter den Kulissen? Nein, noch nicht. Vielleicht nehmen wir auch das Mikrofon mit und können was aufzeichnen. Ich weiß es noch nicht genau. Dann hast du jetzt einen Anreiz, diese Sendung gerade zu drehen. Ich wünsche dir dann viel Spaß, jetzt die nächste Stunde deine Tonspur nochmal aufzunehmen. Ich schicke dir meine gleich rüber, damit du weißt, was du sagen musst. Siehst du, so viel zum Thema Arbeitsbedingungen. Jetzt hast du mich ordentlich unter Druck gesetzt. So schließt sich der Kreis, ne? So schließt sich der Kreis, genau. Ja, war wieder sehr toll mit euch. Definitiv. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Vielleicht kann René noch mal kurz die Kontaktmöglichkeiten sagen, weil mein Dokument ist weg. Jetzt haben wir den Running Gag. Wir haben gesagt, wir machen keine Insider. Ja. Für die den Insider nicht kennen. Es hat 5 Jahre gedauert und ich habe es trotzdem nicht auf die Reihe bekommen, die Kontaktmöglichkeiten zu nennen. Es wird sich nichts ändern. Ich weiß nur, ihr könnt uns auf Twitter, erreicht ihr uns unter podcast_iidi. Ihr erreicht uns auf Instagram unter podcast.iidi und ihr könnt uns eine Mail an podcast@juba.de schicken. Und jetzt bist du platt, Stefan, ne? Ja, wunderbar. Du hast es super gemacht. Und ihr könnt Stefan auf seiner privaten Handynummer anrufen. Aber die geben wir jetzt natürlich nicht durch. Gut, das machen wir vielleicht in einer der kommenden Folgen. Wenn wir mal kein Thema haben, dann werden wir Stefans Telefonnummer bekannt geben und dann könnt ihr ihn ganz persönlich und hautnah am Telefon zu euch holen. Also, der Streik, der Podcast ist zu Ende. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns in 2 Wochen wieder, wenn die Technik wieder fit ist und wenn keiner streikt natürlich. Und René, wir können gerne nochmal über die Arbeitsbedingungen reden. Wenn du da ein Problem hast, schauen wir mal. Bin ich bei dir in der richtigen Adresse, ich weiß. Richtig, gut, ne? Ich sehe zu, was ich machen kann. Alles klar. Vielen Dank, Stefan. Wir hören uns in 2 Wochen wieder. Macht's gut. Danke. Tschüss. Dir auch. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.